Roll up the data. Ich komm einfach da, da, da, da, Mann. Ich bin einfach dieser Typ, und ich sag einfach sad. Typ und ich, der die Sentence ist das, was du sprichst. Ich spit meine Zeilen einfach hin, denn ich komm wie der King, weil ich es einfach bin. Denn ich bleib am Leben und du nicht. Denn ich komm einfach meine Fresse hinter mir. Schwarze Gestalten und entweder sind sie, die sich Sahne falten. Wenn sie dann natürlich was tun gegen die Polizei und so, denn ich bin immer wieder dieser Typ, der das erklärt für jeden Flow. Denn ich finde meinen Weg, um einen Weg zu finden, um den Weg weiterzugehen. Ja, Mann, das ist Mafiosi-Style. Ja, Mann, heftig für die Nutzer danach, denn ich bin geil. Ja, aber mir egal, denn es ist immer wieder da, der nicht gerade passt. Aber trotzdem, komm. Was willst du, Spaß, denn du weißt nicht, wen du am Mic hast. Denn du hörst, was du brauchst, denn du musst es wissen. Denn alle wollen das schützen und du weißt, wie alles in dein Leben ging. Und wie so früh und danach dann gehen wir dann, bist du tot erklärt, du trotzdem immer.